von Affen und anderen Schweinen über religiöse Antworten auf soziale Fragen. Was die Opposition über Bashar al-Assad sagt, dürfte wahr sein. Was Assad über die Opposition sagt, ist es auch. Relativiert das die Bösartigkeit des syrischen Diktators oder seiner Gegner? Nun, denken heißt einmal relativieren, wägen, vergleichen. Das Absolute, das Gute wie das Böse gehört der Religion. Lasst uns also nicht beten, sondern fragen, wie es zu dem gekommen ist, was heute die Gegend zwischen der afrikanischen Atlantikküste und den Ufern des Ganges als ein mörderisches Tohuwabohu erscheinen lässt. Jede vernünftige Antwort setzt in den frühen 80ern und in Afghanistan an, wo eine Regierung das Land aus seinem Mittelalter befreien wollte und, als Stammesfürsten ihr mit Terror begegneten, die Rote Armee zu Hilfe rief, woraufhin der Westen, also das, was heute allzu prätentiös die internationale Staatengemeinschaft heißt, Mujahedin genannte Gotteskrieger mit Waffen, Geld und einer Armee arabischer Afghanen, wie heute mit saudischen und katarischen Syrern, in den Kampf schickte. Unter ihnen ein gewisser Osama bin Laden, der sich als Freund und Helfer der syrischen Muslimbrüder zum Verbündeten der freien Welt qualifiziert hatte. Angeführt wurde das Bündnis von den USA, denen alle Staaten des Westens und alle Parteien des Deutschen Bundestages gern folgten. Erst durch die lokale, schließlich endgültige Kapitulation der Sowjetunion, dann durch den Anschlag vom 11. September vorübergehend irritiert, hat dieses Bündnis alle Turbulenzen überlebt. Wer die große Welt des Islam strategisch und ökonomisch kontrollieren will, braucht dazu Leute vor Ort. Das waren jahrzehntelang allerlei mehr oder weniger moderne, laizistische Diktatoren, von Persiens Schah bis Ägyptens Mubarak. Weil sie den Massen nicht einmal Brot und Spiele zu bieten hatten, war abzusehen, dass sie früher oder später der Wut ihrer darbenden Völker zum Opfer fallen würden. Wer sollte sie ersetzen? Etwa die im Exil lebenden, oft so sympathischen Intellektuellen mit ihren sozialen Flausen im Kopf? Für ein paar Dollar mehr, ein paar Idioten weniger? Da waren, sub specie dividende, doch die frommen Moslembrüder vorzuziehen, die Gewähr dafür zu bieten schienen, ihre Völker das Glück in einem billigeren als in einem Einkaufsparadies suchen zu lassen. Ob sich schon ein Nachfolger Max Webers an die Arbeit gemacht hat, im Koran einen ähnlichen Segen für die asketische Organisation islamischer Gesellschaften zu entdecken, wie in jener in der puritanischen Arbeitsethik für den Erfolg des frühen Kapitalismus gefunden hat? Etwas unübersichtlich ist sie schon, die Welt 30 Jahre nach dem Aufruf zur Befreiung Afghanistans und 12 Jahre nach dem Beginn des War on Terror. Man versuche nur einem zu erklären, warum die islamischen Terroristen der Hisbollah Assad verteidigen, während die islamischen Terroristen von Al-Qaida gegen Assad marschieren, beide angefeuert durch die USA und Europa. Von den Voraussetzungen her qualifiziert sich die Hisbollah auf jeden Fall für die EU-Terrorliste, sagt ein deutscher Terrorexperte. Solange aber, Zitat, die Europäer in der Vergangenheit bei den Verhandlungen um den Austausch israelischer Gefangenen auf Gespräche mit der Hisbollah angewiesen sind, sei halt nichts zu machen. Ob zum Verständnis ausreicht, dass die Hisbollah, die Hamas und Al-Qaida vor allem immer den Tod der Juden im Sinn haben? Aber natürlich geht es nicht um Israel. Als könnte ein Land von der Größe und der Bevölkerungszahl Hessens, ganz gleich was dort geschieht, 65 Jahre lang die UNO beschäftigen, 5 Kriege auslösen und rund um die Uhr 1 Milliarde Menschen, die nicht lesen und nicht schreiben können und nicht wissen, wo der Jordan fließt, den Seelenfrieden rauben. Und es geht auch nicht um die Palästinenser, zu denen sie geflohen sind, seit 60 Jahren geschätzt und am Absatz. Worum es geht, ist ein Geheimnis nur dem Leitartikel. Ein Blick in die verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundesregierung verrät es jedermann. Nach allerlei Tralala über eine werteorientierte Außen- und Sicherheitspolitik, über Demokratie und Menschenrechte kommen die Verfasser zur Sache. Deutschland als Hochtechnologiestandort und rohstoffarme Exportnation braucht einen freien Zugang zur hohen See und zu natürlichen Ressourcen, der notfalls mit Waffengewalt zu sichern ist. Ähnlich steht es in vergleichbaren Schriften der anderen Regierungen des Weißen Nordens. Und so geschieht, dass Kanzlerin Merkel, die vor der Knesset Israels Sicherheit einen Teil der deutschen Staatsräson genannt hat, als Vertreterin der mehrwertorientierten Außenpolitik den Moslembruder Mohammed Mursi in Berlin mit allen Ehren empfängt, ohne die Rede auch nur zu erwähnen, die der Ägypter 2010 gehalten, die aber erst kurz vor seinem Besuch bekannt geworden ist. Zitat: Either you accept the Zionists and everything they want, or else it is war. This is what these occupiers of the land of Palestine know. These bloodsuckers who attack the Palestinians, these warmongers, the descendants of apes and pigs. Die Zitate log Mursi jetzt seien aus dem Kontext gerissen. Einen Kontext, in dem die jüdischen Besatzer keine Abkommen von Affen und Schweinen wären, musste er seinen Gastgeber nicht nennen. Ersatzweise ließ er YouTube, auf dem seine Rede zu sehen ist, wegen Beleidigung des Propheten für einen Monat sperren. Die Nachricht davon steht heute auf derselben Seite von Springers Lokalzeitung, auf der auch die Lieferung deutscher Patrouillenboote für die Saudis für 1,5 Milliarden Euro, Blutvergießen in Syrien und Massenproteste in Tunesien nach der Ermordung des Oppositionspolitikers Belaid gemeldet werden, rund um das Feature: Mali droht langer Guerillakrieg, von den Franzosen vertrieben, ziehen sich militante Islamisten und Al-Qaida in ihre Bergfestung im unzulänglichen Ifoghas-Gebirge zurück. Die Dauer des Mali-Einsatzes, wird Berlins Kriegsminister Thomas de Maizière dort zitiert, ist nicht absehbar. Das könnten, Zitat, 1, 2 oder 3 Jahre sein, um am Ende das zu erreichen, was im Irak und in Afghanistan erreicht ist und demnächst in Libyen, in Somalia, im Sudan, in Ägypten, in Syrien erreicht sein wird. Die Zahl der Gottesstaaten und der Terroristen wurde durch die Politik des Westens in den letzten 30 Jahren eindrucksvoll reduziert. Wer nun noch die im Krieg gegen den Terror getöteten Zivilisten zählt, allein für den Irak beginnen die vorsichtigsten Schätzungen bei 100.000, wird sich schwer tun, den Helden der freien Welt, denen man die Frage nicht ersparen soll, wie viele Menschenleben eins ihrer fabelhaften Menschenrechte denn so kosten darf, im Schnitt mit weniger Verachtung zu begegnen als den Dschihadisten. Der Islam ist, auch das bleibt im Kopf zu behalten, nur ein, wenn auch besonders heftiges Beispiel dafür, für jede religiöse Antwort auf die soziale Frage. Gerade zeigte die Tagesschau, wie in der größten Demokratie der Erde 100 Millionen Hindus bei einem religiösen Badefest am Ganges und Yamuna ihre Sünden im heiligen Wasser dieser größten Kloake der Welt wegwuschen. Vergewaltigung von Frauen ist dem Hindu von seiner Religion nicht verboten, wie man unlängst erfahren durfte. Auch da ist also noch einiges drin. Von Zuflucht in katholischen Krankenhäusern wäre den Opfern jedoch abzuraten. Hermann Gremlitzer, das Knittern des Papier verrät es, las die Kolumne des Herausgebers der Konkret für den Monat März. Ja, noch auf richtigem Papier gedruckt, man glaubt es kaum, nicht? Doch,